du den Islam annehmen willst, musst du nur folgendes Glaubensbekenntnis hörbar aussprechen, die Bedeutung verstehen und daran glauben. Es sind arabische Worte, die Folgendes bezeugen. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, und dass Jesus, der Sohn der Maria, der Diener und Gesandte Allahs ist. Sag es auf Arabisch. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله